wir den Mann noch eine lütsche Runde kämen und Bär. Und den wollen wir mal einsingen, wa? Wir haben die ganze Welt gesehen. Die Welt ist überall rund, um alle paar Monate vor Anker zu gehen bei einem Mädelmund. Wir sahen eine Mutter mit schneeweißem Haar, die verkuppelte uns ihr Gör, ja! Wir fraßen pfundweise Kaviar direkt an der Quelle vom Stör. Wir sahen Seeanemonen und Quallen, die schmückten Gebein und Gewand von einem Matrosen, aber der war gefallen für irgendein Vaterland. Die Welt ist überall schön. Was gibt es für uns noch zu sehen? In Hamburg, an der Elbe, gleich hinter dem Ozean, ein Mädel von St. Pauli, von St. Pauli und von der Reeperbahn. Ein Mädchen, das bei Tag und bei Nacht die ganze Zeit nur an mich hat gedacht. Ein Mädel von der Reeperbahn, Reeperbahn, ein Mädel von der Reeperbahn. Wir haben die ganze Welt beglotzt, Paris und den Vogelroch. Wir haben die Seele uns ausgekotzt in Australien, tja, da liegt sie noch. Wir sahen unseren Kapitän verfaulen im Lazarett. Wir sahen eine Grotte mit lauter Feen und ein hellblaues Himmelsfeld. Wir sahen König Menelik und hoch zu Krokodil. Wir sahen manchen Bolschewik und Könige im Exil. Die Welt ist zum Bein. Und was kann für uns denn noch sein? In Hamburg an der Elbe, gleich hinter dem Ozean, ein Mädel von St. Pauli, von St. Pauli, von der Reeperbahn. Ein Mädel, das bei Tag und bei Nacht, ein Mädchen, die stets nur an mich hat gedacht. Ein Mädel von der Reeperbahn, Reeperbahn, ein Mädel.